SWR 2 Hörspiel. Die Rebellion. Ein Hörspiel von Elmar Schulte nach der Erzählung von Josef Roth. Regie Otto Kurt. Ich bin mit dem Lauf der Dinge zufrieden. Ich habe ein Bein verloren, aber eine Auszeichnung bekommen. Viele haben weder Beine noch Arme noch eine Auszeichnung. Oder ihr Rückenmark ist zerschossen. Oder sie sind blind und keine Auszeichnung. Alle schimpfen sie auf die Regierung. Das sind Heiden. Wer sich gegen die Regierung auflehnt, lehnt sich auf gegen Gott. So schaufeln sich die Heiden selbst ihre Gräber. Ich habe ein Bein verloren, aber ich habe eine Auszeichnung. Ich bin mit dem Lauf der Dinge zufrieden. Andreas? Andreas? Ach, du bist es! Woran hast du mich erkannt? So geht keiner auf Krücken. So gut gelaunt wie du. Naja, ich habe gute Laune. Man lernt erst richtig hören, wenn man nichts mehr sehen kann. Sie werden mir eine Prothese geben. Wer es glaubt, wird selig. Sie werden sie mir geben. Der Hauptmann hat mir die Prothese versprochen. Heute kommt die Prinzessin Mathilde. Frag die doch mal. Der Hauptmann hat mir die Prothese an seinem Bein gezeigt und erklärt, wie sie funktioniert. Schon 10-mal hat sich die Prinzessin angekündigt. Jetzt lässt sie sich herab, dieses Spital zu besichtigen, in der Tracht einer Krankenschwester, mit Riechflasche und frommen Worten versehen. Und nichts wird besser. Du bist ein Heide. Wir sind alle Heiden, bis auf dich. Frag doch die Prinzessin. Kaiserliche Hoheit, bekomme ich auch die Prothese, die mir der Herr Hauptmann versprochen hat? Ist unsere Stube sauber? Ist gelüftet? Sind die Betten gemacht? Hab dich nicht so wichtig. Ich kann ja nicht sehen, was meine Finger da glatt ziehen müssen. Meine Hände sind noch nicht geübt. Sie finden nicht die richtigen Ecken der Decke. Sie fühlen kaum Falten, nur Flächen. Vor allem Flächen, wenn sie über das Laken streichen. Wie das da drin aussieht, es ist eine Schweinerei. Ach, halt den Mund. Die armen Kerle mit zerschossenem Rückenmark können sich doch nicht bewegen. Die sind noch ärmer dran als ich. Und niemand hilft ihnen. Übel kann einem werden. Na, da kommt der Ingenieur. So setzt nur er die Krücken. Ja, das kommt davon, dass er überall herumläuft und philosophische Vorträge hält. Sie ist schon angekommen, die Prinzessin. Sie besucht jeden Sonntag 4 Lazarette, sagt der Sanitäter. Es gibt schon mehr Lazarette als Prinzessinnen und mehr Kranke als Gesunde. Auch die scheinbar Gesunden sind krank, viele wissen es nur nicht. Stehen auch alle Gehfähigen bereit, um die Prinzessin zu begrüßen? Reg dich nicht auf, Andreas. Ich höre die Prinzessin mit ihren Hofdamen und die heisere Stimme des Stabsarztes. Und Stiefel und Sporen der Herren Offiziere. Tatsächlich. Da kommen sie. Eine schöne Frau. Pappalapapp. Habt Acht! Lass den Quatsch. Wir doch nicht mehr, Andreas. Habt Acht! Ordonnanz. Gehen Sie, heben Sie dem Mann die Krücke auf. So ein Rindvieh. Mit Krücken soll man nicht mehr stramm stehen wollen. Geben Sie mir bitte die Krücke. Danke. Du trägst die Tapferkeitsmedaille. Jawohl, Kaiserliche Hoheit. Verliehen von seiner Majestät, Kaiserliche Hoheit. Der bravste Mann im ganzen Spital, Kaiserliche Hoheit. Hörst du? Der Herr Hauptmann hat eine gute Meinung von dir. Wie heißt du? Andreas Pum, Kaiserliche Hoheit. Hier hast du deinen Krückstock wieder, Andreas Pum. Untertänigsten Dank, Kaiserliche Hoheit. Wenn ich bitten darf, Kaiserliche Hoheit. Ach ja, gehen wir. Die Zeit drängt. Alte Nutte. Was sagst du? Alte Nutte, sage ich. Du beleidigst die Hoheit. Du bist ein Verräter. Du wirst ganz schlimm enden. Du... Die Prinzessin hat uns verraten. Noch ein Wort, du! Ja, reg dich nicht auf, Andreas. Hier, nimm eine Zigarette. Danke, Herr Doktor. Warum nennst du unseren Ingenieur eigentlich immer Doktor? Vor einem Gebildeten muss uns einer Respekt haben. Vor mir musst du keinen Respekt haben, Andreas. Ich will aber. Vielleicht machen Sie bald Frieden. Dann hat es schon mehr Sinn, etwas gelernt zu haben. Jawohl. Dann wird aufgeräumt mit diesen Krüppeln, diesen Anarchisten, diesen Heiden. Du bist ja selbst ein Krüppel, Andreas. Aber kein Heide. Ich gehorche Gott und der Obrigkeit. Dann ist dir nicht zu helfen. Hier ist niemand zu helfen. Wenn die Grenzen wieder offen sind, fahre ich weit weg. Es wird nichts mehr zu holen sein in Europa. Wenn wir nur den Krieg gewinnen. Alle werden ihn verlieren. Die Regierung wird mir eine Wächterstelle in einem Park oder in einem Museum übergeben. Warte nur ab. Jawohl, werde ich bekommen. Und eine Prothese. Ach, Andreas. Ich habe die Tapferkeitsmedaille. Na, und all die anderen, die Sie nicht haben? Wenn man zum Krüppel geschossen wird, das ist Gottesfügung. Dafür kann doch der Kaiser nichts. Als ob der Krieg nicht eine Notwendigkeit wäre. Aber du hast keinen Gott, keinen Kaiser, kein Vaterland. Du bist ein Heide. Du bist ja blind vor Boshaftigkeit und Hass. Ja, Andreas, ich bin blind. Auf alle Fälle bekomme ich meine Prothese. Du bist noch blinder als ich. Ich? Ich hasse niemand. Ich gehorche. Ich beuge mich. Aber dir könnten die Augen noch einmal aufgehen, wenn es nur dann nicht zu spät ist. Man geht auf zwei Beinen, verliert unterwegs ein halbes aus dem losen Kniegelenk, wie ein Federmesser aus der Tasche, und geht weiter. Es tut nicht weh. Das Blut ist nicht sichtbar. Es war kein Fleisch, kein Knochen, keine Ader. War es Holz? Eine Krücke? Eine natürliche Krücke? Besser geleimt als die künstliche? Geräuschlos wie Gummi? Und stark wie Stahl? Andreas, komm! Na, Pum? Andreas Pum meldet sich bei der Entlassungskommission zur Stelle, Herr Hauptmann. Keine Sorge, Pum, die Ärzte werden Sie besonders gut behandeln. Das ist kein Spartakist, meine Herren, das wird auch keine Tapferkeitsmedaille. Kaiserliche Hoheit, Prinzessin Mathilda haben ihm besondere Beachtung geschenkt. Was ist mit Ihnen, Pum? Ich weiß nicht, Herr Stadtrat. Der Mann bekommt einen Zitteranfall. Reden Sie doch nicht, Doktor. Mir ist von den 164 Patienten des Spitals nur ein einziger Zitterer gemeldet worden. Und der ist schon erledigt. Aber sehen Sie doch, Hauptmann. Tatsächlich. Mensch, Pum, reißen Sie gefälligst zusammen. Jawohl, Herr Hauptmann. Wir müssen ihm einen Attest fürs Zivilhospital ausstellen. Noch 6 Wochen Erholung. Pum, Sie enttäuschen mich. Ich weiß nicht, was mit mir ist, Herr Hauptmann. Haben Sie das öfter, Pum? Waren Sie verschüttet? Ich weiß nicht. Er ist etwas einfältig, meine Herren. Machen wir, dass wir vorankommen. Nach Entlassung Lizenz für Drehorgel. Wollten Sie doch haben, Pum, nicht wahr? Jawohl, Herr Hauptmann. Untertänigsten Dank. Noch etwas, meine Herren? Eine Prothese, Herr Hauptmann. Wenn ich untertänigst daran erinnern dürfte. Eine Prothese hatten Herr Hauptmann mir zugesagt. Aber Pum, die Spartakisten bringen alles durcheinander. Die Arbeiter streiken. Wo soll ich jetzt eine Prothese hernehmen? Der Herr Hauptmann tragen eine Prothese. Es sieht nur aus wie ein kürzeres Bein. Ein richtiges. Und wenn ich auch nicht eine Prothese habe... Pum. Da kann man sehen, meine Herren, wie man sich in diesen Leuten täuschen kann. Anarchie. Als ob wir die Revolution gemacht hätten. Der Nächste. Vergebung, Herr Hauptmann. Ich bin kein Anarchist. Kein Heide. Ich gehorche, Herr Hauptmann. Sanitäter. Herr Staatsschatz. Halten Sie den Mann. Er schlägt sonst der Länge nach hin. Bringen Sie ihn zur Ambulanz. Ja, Herr Staatsschatz. Was hatten wir gesagt? Lizenz für Drehorgel, noch 6 Wochen Hospiz. Weiter, weiter. Wenn wir uns bei jedem so aufhalten wollten. Und wenn dieser Pum simuliert hat? Dazu ist der Mann zu dumm. Ich habe simuliert. Oder zitterte ich nur vor Angst, dass die Regierung mir Unrecht zufügen könnte? Jedenfalls habe ich gezittert. So wie ich es bei unserem Verschütteten im Kriegsspital gesehen habe. Sonst wäre ich nicht noch für 6 Wochen ins Hospiz gekommen. Sonst hätte ich keine Lizenz bekommen. Ebenso wenig für eine Wächterstelle. Aber eine Prothese? Nein, die habe ich nicht bekommen. Naja, die Regierung muss sich jetzt mit den Spartakisten befassen, mit den Heiden. Ja, die Heiden. Die Heiden sind daran schuld, dass ich keine Prothese bekommen habe. Ja, ja. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Ihre Lizenz. Einen Augenblick, Herr Wachtmeister. Einen Augenblick. Hier. Ja. Bitte schön. Andreas Pum, Lizenz 43 des Bezirks. 2 Tapferkeitsmedaille. Dachte schon, Sie hätten auch keine Lizenz und das mit Ihrer Medaille sei der übliche Schwindel. Missbrauch patriotischer Gefühle der Passanten und so. Habe ich nicht nötig, Herr Wachtmeister. Ich habe meinem Vaterland treu und ehrlich gedient. Hier, Ihre Lizenz. Verwahren Sie die gut. Jawohl. Es gibt ja jetzt so viel Gesindel. Keine Ordnung. Die Gesinnung fehlt. Der Kaiser fehlt. Guten Morgen, Herr Pum. Guten Morgen, Herr Wachtmeister. Ich glaube an einen gerechten Gott. Er verteilt Rückenmarkschüsse, Amputationen, aber auch Auszeichnungen nach Verdienst. Der Verlust eines Beines ist nicht sehr schlimm. Und das Glück, eine Auszeichnung erhalten zu haben, ein großes. Ein Invalider darf auf die Achtung der Welt rechnen. Ein ausgezeichneter Invalider auf die Achtung der Regierung. Was von ihr kommt, kann gut oder böse sein. Es ist immer groß und übermächtig. Du kommst zu früh. Es ist noch hell draußen. Ich habe genug verdient. Du hast ja eine Schlafstelle, keine Wohnung. Man bekommt nur, was man bezahlt. Heute sind wieder 2 Polizisten reingefallen. Die dachten, ich hätte keine Lizenz. Ich lasse sie immer alle schön rankommen. Und dann zucke ich das Papier. Ich habe eine Lizenz. Und eine Drehorgel. Ist sie nicht schön? Bedien dich. Nimm dir ein Stück Wurst. Woher hast du die? Wieder von dem Gestell vor dem Eingang zum Delikatessenladen? Nicht fragen, essen. Ordnung muss sein. Ich bin heute an dem Café vorbeigekommen, in dem deine Braut Hilfskassiererin ist. Die machen schon um 7 Uhr abends zu. Warum kommt Clara immer erst so spät in der Nacht? Clara hat noch einen anderen Beruf. Was kann ich dafür, dass ich keine Stelle als Metalldreher finde und ab und zu nur Lumpen sammeln darf? Schließlich wollen wir nicht ewig in diesem Loch hocken. Clara ist ein hübsches Mädchen. Ah? Ich möchte auch eine Frau haben. So eine Witwe in den besten Jahren. Ja, das wäre das Passende für mich. Es gibt doch jetzt so viele Witwen. Man hätte wieder ein richtiges Zuhause. Ich würde es dir gönnen, Andreas. Das ist sehr anständig von dir. Ich tue ja auch nur meine Pflicht, wenn ich auf meinem Instrument musiziere. Du, sind die Bilder darauf nicht schön? Nimm dir noch Wurst. Danke. Ist meine Orgel nicht schön bemalt? Ich muss die Bilder immer wieder anschauen. Ja. Die Lizenz, die mir die Regierung überreicht hat, ist eine Verpflichtung, keine Vergünstigung. Indem ich musiziere, enthebe ich sie der Sorge um mich und befreie das Vaterland von einer ständigen Steuer. Ja, meine Tätigkeit ist nur mit jener der Behörden vergleichbar. Und ich selbst, ich bin so etwas wie ein Beamter. Ja, wie ein Priester. Besonders, wenn ich die Nationalhymne spiele. Vergelt's Gott. Vielen Dank, liebes Kind. Vielen Dank, gnädige Frau. Vergebensten Dank, mein Herr. Vergelt's Gott. Spielen Sie was Melancholisches. Keinen Marsch, was Melancholisches. Mein guter Gustav ist gestern selig geworden. Oh, ich bitte um Entschuldigung, das konnte ich nicht wissen. Nein, das konnten Sie nicht wissen. Jetzt wissen Sie es. Spielen Sie was Melancholisches. Mit dem größten Vergnügen. Hier ist Geld. Mein Name ist Blumig, geborene Menz. Katharina Blumig. Und hier ist Kuchen und Obst. Mein Beileid, Frau Blumig. Ich wohne in dem Haus da, erster Stock rechts. Oh, schöne Blumenkästen haben Sie. Kommen Sie nach dem Leichenbegängnis wieder? Gern, Frau Blumig. Dann gibt es Kaffee und Kuchen bei mir. Und jetzt spielen Sie erst mal. Darf es an der Quelle saß der Knabe oder die Lorelei sein? An der Quelle saß der Knabe. Ich gehe dann rauf und höre es mir von oben aus an. Nochmals, herzliches Beileid. An der Quelle saß der Knabe. Wenn auch das fehlende Bein manchmal schmerzt, ich bin noch gesund. Ich bin stramm, habe breite Schultern, harte Muskeln, dichtes braunes Haar und den Blick eines Soldaten. Wenn ich bedenke, wie lange ich nun schon zur Enthaltsamkeit gezwungen bin. Und Willis Mädchen nur heimlich mustern darf. Wenn du morgen wieder so spät kommst, zerschmettere ich deinen Konzertflügel. Du musst pünktlich kommen. Ordnung muss sein. Ich habe mir erlaubt, dir, Willi, und deiner Braut etwas Obst und Kuchen mitzubringen. Kuchen, so. Du hast pünktlich zu sein. Ich habe heute eine Frau kennengelernt. Gratuliere. Eine Witwe, namens Blumig. Jung? Ja, jung. Glückskind. Ihr Mann ist gestern gestorben. Und? Ich habe ihr nur nach dem Orgelspiel meine Aufwartung gemacht. Witwen warten nicht lange. Sie hat eine Tochter. Wie alt? 5 Jahre. Das geht, das ist gut. Da kannst du zur Hochzeit Blumen streuen. Was für ein Unterschied zwischen Willi und mir. Zwischen mir und den Unkontrollierbaren, die ohne Lizenz spielen, die vor Polizisten erzittern und sich verbergen müssen. Ich schiele nicht nach den Gütern der Reichen. Ich kroch niemals durch die Fenster ihrer Villen. Ich überfiel niemand in den dunklen Parks. Dafür hat mich nur das Schicksal mit einem musterhaften Weibe belohnt. Nichts fällt einem einfach in den Schoß. Rebellen denken so. Sie täuschen sich. Sie fallen immer herein. Ich habe mir die Güte verdient. Wir werden dein Geschäft ausbauen, Andreas. Wir werden einen Esel kaufen. Oh ja, Mutti, einen Esel für Onkel Andreas und mich. Und wir werden deinen Kasten auf einen kleinen Wagen stellen. Dann brauchst du ihn nicht zu schleppen. Einen Esel? Dieses Tier ist wie geschaffen für unsere Zwecke. Wir spannen es vor den Wagen. Das wirkt außerordentlich anziehend auf die Passanten. Was meinst du, Anni? Ich will den Esel füttern und striegeln. Wie wollen wir ihn nennen? Och, Lux? Lux ist doch ein Hundename. Ja. Wie wär's mit Muli? Ja! Muli ist großartig. Ich werde ihm im Hof einen schönen Stall bauen. Oder wenigstens einen warmen Bretterverschlag. Und ich will ihm Stroh aufschütten. Wirst du Anni lieben, Andreas? Ich habe mir Güte verdient. Und nun darf ich sogar an dieses kleine Mädchen mit seinen dünnen, blonden Zöpfen Güte verschenken. Denn Güte wird belohnt. Ich war gehorsam und ergeben und nun kommt auch der Lohn. Ich glaube fester denn je an die Gerechtigkeit. Ich bin glücklich. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Vergelt's Gott. Guten Tag, Andreas. Du bist es. Wie geht es dir? Seit dem Kriegsspital haben wir uns nicht mehr gesehen. Gesehen ist gut. Wie hast du mich gefunden? Erst habe ich deine Orgel gehört und dann deine Stimme. Du verteilst Zettel? Ich versuche es. Da hast du einen. Geh doch dich an. Da kannst du nicht was anderes spielen. Warum? Na, lies mal das Flugblatt. Du vertreibst die Leute. Du verdirbst mir das Geschäft mit deinen verdammten Zetteln. Na, lies schon. Kameraden, die Regierung hat euch betrogen. Ihr seid Anarchisten. Ihr seid unzufrieden mit eurem Los. Warum denn? Tut eure Pflicht, wie ich. Mich kann man nicht für solche Dinge haben. Ich gehe nicht zu den Versammlungen der Anarchisten, wie die anderen Krüppel. Ich tue meine Pflicht. Und abends gehe ich nach Hause, zu Frau und Kind. Solche Kerle sollte man einsperren. Er darf ja die Zettel verteilen. Mit Genehmigung. Hier, liest doch. Vielleicht stimmt das gar nicht. Ich sage nur einsperren. Man müsste mal deinen Freund, den Polizisten, fragen, der nebenan in Untermiete wohnt. Erstens ist er nicht mein Freund, zweitens ist er kein gewöhnlicher Polizist, sondern Unterinspektor. Er macht dir jedenfalls schöne Augen. Das hat er immer getan. Das bin ich von Männern gewöhnt. Schon bevor du mit deiner Orgel in den Hof kamst, hat er das getan. Ich hätte ihn ja heiraten können, aber er ist ein Frauenheld. Ich wollte einen braven Mann haben. Er grüßt mich kaum wieder, wenn ich ihn grüße. Immerhin ist er Unterinspektor. Und du? Du bist ein Krüppel. Katharina. Er versieht pünktlich seinen Dienst. Und du? Du bummelst herum, jedenfalls in den letzten Tagen, statt mit deiner Orgel loszuziehen. Wir haben viel verdient. Überall fehlt noch etwas. Deine neue Invalidenuniform muss auch noch bezahlt werden. Es hat in den letzten Tagen viel geregnet. Dann schmerzt mein Bein stumpf. Nichts als Ausreden. Der Unterinspektor hat keinen Beinstumpf. Der kann richtig gehen, geräuschlos und ohne Schmerzen. Lass das Gejammere. Selbstmitleid. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ob Muli in seinem Verschlag frieren wird? Werde nicht sentimental. So ein Tier verträgt Kälte. Ich werde ihm etwas Stroh aufschütten. Wie lange ist es her, dass wir geräuschlos einen Fuß vor den anderen setzen konnten? Wir kommen mit Geräusch und gehen mit Gepolter. Wir machen ständig Lärm um uns. Die Krücke hackt Löcher in den ganzen Tag. Wir kommen nicht voran. Menschen auf zwei Beinen holen uns ein. Besetzt! Vorsicht! Lassen Sie mich bitte auf den Perron, mein Herr. Hallo, Sie, da ist ja noch Platz. Ich kann doch schließlich nicht mehr abspringen. Sie sehen doch meine Krücken. Beruhigen Sie sich schon. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich wäre fast vom Trittbrett gefallen. Natürlich, alles ist überfüllt, nur wegen der Herren Invaliden, die von ihrer Versammlung kommen und umsonst fahren dürfen. Ja. Ich gehöre nicht zu denen. Ich war doch gar nicht in der Versammlung, von der Sie reden, mein Herr. Und unser einer bezahlt für diese Herrschaften noch Steuern und wird zum Dank herumgeschubst wie ein dummer Junge. Als ob man nicht genug für sie tut. Ich war auf dieser Versammlung, Interesse halber, versteht sich. Was man sich da anhören muss. Aber ich war nicht dort. Ich habe mein Auskommen. Ich habe eine Drehorgel. Die Herren Bettler. Ich habe eine Lizenz. Was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie etwa behaupten, dass ich lüge? Das nicht, nein. Aber ich war nicht dort. Bestimmt nicht. Meine Herrschaften, wir müssen uns vorsehen. Diese Invaliden sind gefährliche Simulanten. Alle Bolschewiken. Die Blinden sind nicht blind, die Lahmen nicht lahm. Und auf den Versammlungen bringt man ihnen ihre Tricks bei. Ja, so ist es. Diese Herren schämen sich nicht einmal, die Uniform zu entehren. Was reden Sie denn da? Was fällt Ihnen ein, mich anzugreifen? Sie Simulant, Sie Bolschewik! Schmeiß sie doch raus, diesen Kerl! Ruhe da! Ihren Ausweis bitte. Verlangen Sie bitte zuerst einmal den Ausweis von diesem Herrn, Herr Schaffner. Ihren Ausweis? Ich habe es von drinnen gesehen. Sie haben den Herrn mit Ihrer Krücke angerempelt. Das hat er auch. Ja, Sie sind Schaffner, kein Polizist. Also wird's bald. Von Ihnen lasse ich mir nichts vorschreiben. Dann verlassen Sie sofort den Wagen. Ich gehe nicht. Rühren Sie mich nicht an. Oh, was fällt Ihnen ein? Lassen Sie doch den Schaffner in Ruhe. Hilfe! Haltet ihn fest! Da kommt ein Polizist, Gott sei Dank. Jetzt wird man ja sehen. Kommen Sie herunter. Zuerst soll der Herr darunter kommen. Sie haben mir nichts zu befehlen. Kommen Sie runter. Nein, erst soll der Herr aussteigen. Er hat mich beleidigt. Da muss ich Sie eben holen. Oh, was machen Sie mit mir? Na ich los. Bin invalide. Los, komm schon, Freundchen. Los, Mann. Stehen Sie auf. Hoch mit Ihnen. Oh, mein Bein. Sie haben auf mich eingeschlagen, als ich Sie rausholte. Das werden Sie noch bereuen. Ihren Ausweis. Da. Bitte. Was war los, Herr Schaffner? Er machte Stunk. Belästigte diesen Herrn da. Jawohl, das kann ich bezeugen. Das ist ein Bolschewik-Wachtmeister. Den habe ich in der Invalidenversammlung hetzen gehört. Sie Lügner, Sie! Und hier in der Bahn hat er mich bedroht und angerempelt. Behalten Sie Ihre Krücke bei sich. Wenn Sie nochmal anfangen, nehmen Sie sofort mit. Ihre Lizenz behalte ich auch vorläufig. Man wird Sie benachrichtigen. Die Lizenz, Herr Wachtmeister! Meine Lizenz! Zweibeinig ist der Herr auf der Plattform. Zweibeinig ist der Schaffner. Zweibeinig sind die Fahrgäste. Zweibeinig ist der Polizist. Zweibeinig. Das ist der Dank, dass ich dich aufgenommen habe! Gehst herum und lebst von meiner Hände Arbeit, wächst Streit mit fremden Herren an und verlierst deine Lizenz! Bist du ganz verrückt geworden? 10 gesunde Männer an jedem Finger hätte ich haben können, statt deiner, statt eines Mannes, der einem kein Schutz ist und keine Freude und jetzt auch noch Schande! Och, man wird dich einsperren und ich muss deinen Namen tragen. Pfui, pfui, ich spucke dich an! Schrei nicht, bitte, schrei nicht so, es ist schon spät. Die kleine Annie. Die ganze Nacht könnte ich dich anspucken! Warum bindest du deine Schürze ab? Wo gehst du hin? Ich hole mir juristischen Rat. So spät? Bei wem? Beim Herrn Unterinspektor! Wenn man 2 Beine hat, kann man gehen, wohin man will. Man darf tun, was man will. Man bekommt immer recht. Wenn man nur kein Krüppel ist. Aber man sagt, dass Krüppel heucheln. Das stimmt ja. Sie simulieren. Sie sind Tagediebe, Rebellen, Gottlose. Es war eben Pech, dass man mich mit denen verwechselt hat. Man soll mich nur vor Gericht bringen. Ich werde die Bestrafung des Polizisten verlangen. Ich werde meine Lizenz wiederbekommen. Und Katharinas Achtung, die Gerechtigkeit wird siegen. Da ist jemand für dich. Sind Sie Andreas Pum? Jawohl, Herr Wachtmeister. Ich soll Sie zur polizeilichen Vernehmung abholen. Dieser Krüppel bringt einem nichts wie Schimpf und Schande. Aber ich habe doch schon eine Vorladung. Um 10 Uhr soll ich beim Gericht sein. Zeigen Sie mal her. Bitte, Herr Wachtmeister. Ah. Ja, da kommen Sie erstmal mit zur Polizei. Sie müssen wissen, Polizei und Gericht, das ist nicht dasselbe. Zur Polizei müssen Sie wegen Ihrer Lizenz kommen, zum Gericht wegen der Randaliererei. Und bei der Polizei zeigen Sie dann Ihre gerichtliche Vorladung dem vernehmenden Beamten. Der schickt Sie anschließend zum Gericht. Aber werde ich denn auch rechtzeitig beim Gericht erscheinen können? Das lass mal die Sorge des Herrn Wachtmeister sein. Richtig. Jetzt kommen Sie erstmal mit. Hoffentlich geschieht jetzt kein neues Unglück. Kommen Sie nur, Ihnen passiert nichts. Mir passiert nichts, der Polizist hat es selbst gesagt. Ich habe nicht das Recht, den Staat auf seine Irrtümer aufmerksam zu machen. Ich gehorche, ich beuge mich. Auch dem feinen Herrn in der Straßenbahn hätte ich mich gebeugt. Doch er ließ es nicht zu. Er irrte sich in mir. Wenn sich aber der Staat in mir irrt, was dann? Da ist meine Vorladung zum Gericht, Herr Kommissar. Sagen Sie mal her. Zu spät. Weshalb sagen Sie das nicht gleich? Sie haben mich so lange warten lassen. Und dann haben Sie mir immer das Wort abgeschnitten. Sie werden ja schon wieder frech. Sie scheinen ein ganz impertinenter Bursche zu sein. Verzeihung, Herr Kommissar, aber was soll ich jetzt tun? Jetzt werden wir Sie erst einmal hier erledigen. Bitte, Herr Kommissar, wie lange wird das dauern? Das geht Sie nichts an. Aber ich muss doch zum Gericht. Vielleicht kann ich es doch noch schaffen. Halten Sie den Mund, reden Sie nur, wenn Sie gefragt werden. Ich muss doch zum Gericht. Sie schreien mich an? Sie wagen mich anzuschreien? Das hat noch keiner gewagt. 24 Stunden Arrest und Lizenzentziehung. Der Nächste. Meine Lizenz, Herr Kommissar! Wollen Sie noch mehr? Man kann ein Stück seiner selbst verlieren und dennoch weiterleben. Man geht auf zwei Beinen, verliert unterwegs sein halbes aus dem Kniegelenk, wie ein Federmesser aus der Tasche und geht weiter. Man kann Gott verlieren. Gott fällt aus dem Kniegelenk. Was stehst denn da rum? Platz genug für bessere Menschen. Danke. Wozu trägst du noch das Blech an der Brust? Die Tapferkeitsmedaille. Der Quatsch ist vorbei. Mein Kumpel hat recht. Komm, nimm das Blech runter. Na, gib schon her. Los. Haben wir ein Pflaster gegeben. Welcher Paragraph? Wie bitte? Du kannst meinem Kumpel vertrauen, er ist Jurist. Will wissen, was du ausgefressen hast. Ich weiß nicht. Ich bin hier gar nicht zuständig. Ich habe eine Vorladung beim Gericht. Für heute. Zeig mal. Das musst du aber schnell machen, Mensch. Der Herr Kommissar hat mich doch hier eingesperrt. Ja, dann haben sie dich schon verknackt. Wieso? Weil du nicht da warst. Das Gericht weiß nichts von der Polizei. Und die Polizei weiß nichts vom Gericht. Bist du nicht bei deiner Verhandlung und du bist angeklagt, dann hast du morgen die Aufforderung, die Strafe anzutreten. Frag ihn noch mal, was er verbockt hat. Ein Herr hat mich in der Straßenbahn beschimpft. Da wollte der Schaffner mich aus der Bahn werfen. Ich habe mich gewehrt. Dann kam ein Polizist hinzu, holte mich heraus und warf mich aufs Pflaster. Ja, kann das Gericht entscheiden? Ein rabiater Kerl, 6 Wochen. Ich wäre doch hingegangen, wenn sie dich gesehen hätten, wer weiß. Sie haben mich ja hierher geholt. Aber wovon lebst du eigentlich? Ich habe eine Lizenz. Ich habe von der Regierung eine Drehorgel bekommen. Aber der Kommissar hat mir die Lizenz abgenommen. Du bist sehr dumm. Du hast alles ganz falsch gemacht. Ich hätte den Herrn, der dich beschimpft hat, verklagt. Ich hätte ihn verklagt oder tüchtig verprügelt. Wie hat er denn ausgesehen? Wie heißt er? Wo wohnt er? Vielleicht trifft man mit ihm zusammen. Ich könnte das für dich erledigen, während du brummen musst. Man konnte unhörbar gehen. Man konnte laut gehen. Man konnte trotzig mit den Füßen aufstampfen. Man konnte laufen, man konnte rennen, man konnte entkommen. Entkommen? Das kann ich nicht mehr. Guten Tag. Guten Tag. Sie, Herr Unterinspektor. Ich wollte meine Frau sprechen. Ihre Frau? Katharina, komm doch mal her. Mami, Onkel Andreas ist wieder da. Was ist los? Was willst du? Lass mich bitte eintreten. Nein, das ist meine Wohnung. Wo warst du? Im Polizeigefängnis. Dann kannst du ja gleich weiter brummen. Franz, bring doch mal das Urteil. Es liegt im Wohnzimmer auf dem Tisch. Lass mich doch eintreten, Katharina. Was willst du denn? Ich möchte... Ich brauche doch meine Sachen. So, deine Lumpen kannst du dir abholen, wenn du die Schande hinter dir hast. Hier ist das Urteil. Tut mir leid, Herr Pum. Geh schon wieder rein, Franz. Also auf Wiedersehen, Herr Pum. Alles Gute, Herr Pum. Na? Weißt du jetzt Bescheid? Da steht 3 Monate Gefängnis. Und da unten steht, dass du dich unverzüglich beim Gericht zu melden hast, um deine Strafe anzutreten. Das kann doch gar nicht möglich sein. Es ist aber möglich. Was stehst du denn noch hier herum? Wie geht es, Muli? Der Esel. Der ist verkauft. Gestorben ist Muli, der kleine Esel. Gestorben ist Katharina. Gestorben ist Anne, das kleine Mädchen. Ausgelöscht wie mit einem Schwamm ist die Vergangenheit. Was machen Sie mit dem Hocker am Fenster drum? Sie wissen doch, dass das verboten ist. Hören Sie, Herr Wärter, bringen Sie mir bitte eine Leiter. Ich möchte den Spatzen ein paar Brotkrumen hinstreuen. Sie sind doch erst 3 Wochen hier, Pum, nicht wahr? Ja. Erst 3 Wochen hier und schon marode? Man muss doch die Vögel füttern. Es ist verboten, den Hocker ins Zellenfenster zu stellen. Es ist verboten, Leitern in die Zellen zu bringen. Wenn Sie krank im Gehirn sind, dann kommen Sie zur Krankenvisite. Und wenn Ihnen der Herr Direktor es erlaubt, dann können Sie meinetwegen auch die Vögel füttern. Aber Sie müssen ein Gesuch machen. Nichts hat sich geändert. Die Welt war immer so. Sie wartet nur darauf, dass sie uns los ist. Erst verlieren wir ein Bein, dann die Freiheit, dann unser Leben. Der Kriegsminister mag jemandem eine Auszeichnung verleihen. Der Innenminister sperrt ihn trotzdem ein. Ich werde ein Gesuch machen. Demütig und gehorsam. Aber ich werde die Regierung täuschen. Der Arzt sagt mir, dass mit Ihren Bronchien etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, Pum. Fühlen Sie sich sonst gesund? Bis auf meinen Beinstumpf. Der schmerzt, Herr Direktor. Sie haben ein Gesuch geschrieben. Die Spatzen zu füttern wird man Ihnen nicht erlauben. Wozu habe ich denn ein Gesuch geschrieben? Das ist Vorschrift. Wenn Sie einen Wunsch haben, müssen Sie ihn schriftlich äußern. Aber erfüllt wird er Ihnen nicht. Überlassen Sie doch dem lieben Gott die Sorge um seine Vögel. Ja, Herr Direktor, manche sagen, überlassen wir Gott die Sorge um den Menschen. Sie sind ein Zweifler? Das Leben wird wohl anders sein, als ich es bisher gesehen habe. Im Kriege verlor ich ein Bein, ich bekam die Tapferkeitsmedaille. Sie versprachen mir eine Prothese, aber nicht einmal die gaben sie mir. Die Regierung ist nicht immer gerecht. Und Gott, möglicherweise irrt er sich. Ist Gott noch Gott, wenn er sich irrt? Ja? Sagen Sie bitte etwas, Herr Direktor. Es ist nicht gesund, ein Philosoph zu sein. Dazu reicht Ihre Kraft nicht, Pum. Sie müssen wieder glauben, lieber Freund. Sie eignen sich nicht zum Rebellen. Und warum sitze ich dann hier? Ich werde mich für Sie einsetzen. In einer Woche könnte Ihr Fall erledigt sein. Man wird vielleicht sogar ein neues Verfahren einleiten. Man wird Sie vielleicht freisprechen. Ich werde ein hervorragendes Zeugnis schreiben, wenn Sie mir versprechen, ein braver Mann zu werden. Was aber die Fütterung der Spatzen anbelangt, dergleichen ist hier nicht üblich. Die Anstalt ist kein Tierschutzverein. Ordnung muss sein. Warum glänzen Sie? Ich hatte mal einen Freund, der sagte auch immer, Ordnung muss sein. Nicht frech werden, Pum, sonst müssen Sie weiter brummen. Und das halten Sie nicht mehr lange aus. Ich habe in den Spiegel gesehen. Das erste Mal seit Wochen. Ich bin ein Greis. Mit einem gelben Gesicht und unzähligen Runzeln. Ein Greis mit einem weißen Bart. Aber ich will am Leben bleiben. Ich will rebellieren. Die Fahrkarte bitte. Hier. Ja, in Ordnung. Danke. Natürlich in Ordnung. Was schauen Sie mich denn so an, Schaffner? Ich fahre schon lange auf dieser Strecke. So einen wie Sie habe ich noch nie in der zweiten Klasse erlebt. Kommen Sie aus der Anstalt? Aus dem Gefängnis, ja. Erraten. Ich würde mir das Geld, das man damit bekommt, besser einteilen. Wenn es auf dieser Strecke eine erste Klasse geben würde, dann würde ich die benutzen. Ohne Sie zu fragen. Wenn Sie sich hätten rasieren lassen, wäre ich ja gar nicht darauf gekommen, dass Sie in der Anstalt waren. Haben Sie dort keine Barbiere? Sie sind mir nicht gut genug. Das lasse ich einem Salon in der Stadt besorgen. Und wenn Ihr Geld verbraucht ist? Dann breche ich irgendwo ein. Haben Sie deswegen gesessen? Nein. Eigentlich sehen Sie würdig und weise aus. Gar nicht wie einer, der gesessen hat. Ich an Ihrer Stelle würde versuchen, ein ordentliches Leben zu beginnen. Würdig und weise. Das sollte man sich zunutze machen. Der Himmel ist klar und blau wie eh und je. Wolkenfetzen ziehen über ihn hin. Gott schneidet Grimassen. Das kann ich auch. Mensch, Andreas. Ja, Willi. Wie siehst du denn aus? Wie ein Greis. Ja. Ich bin ein Greis. Und deine Frau? Die Wohnung? Alles vorbei. Ich hab gesessen. Wo hast du denn all die feinen Sachen her, Willi? Den Anzug, das Stöckchen, die Ringe, die Krawattennadel. Da staunst du, was? Und die vielen Toilettensachen, die hier aufgestapelt sind. Das riecht aber gut. Denkst du wohl, ich übe meinen alten Beruf aus, was? Ich weiß nicht. Das ist vorbei. Ab und zu klaue ich noch eine Wurst im Delikatessenladen um die Ecke oder einige Muster bei meinem Lieferanten. Nur um zu sehen, dass ich noch in Form bin. Wozu brauchst du denn all die Sachen? Ich habe die Organisation sämtlicher Herren- und Damentoiletten in den großen Kaffeehäusern der Stadt übernommen. Was? Wie hast du denn das fertiggebracht? Eines Tages hatte ich das Faulenzen satt. Und Clara? Clara hat ihre Berufe aufgegeben. Sie ist meine Sekretärin. Wir haben ein Büro, eine anständige Wohnung und einen Chauffeur. Und viel Personal für die Toiletten. Lauter alte Leute. Die meisten aus dem Altersheim. Dort bekommt man die zuverlässigsten. So hat sich dein Leben verändert. Du kannst hier wohnen. Hier habe ich nur noch mein Lager und für alle Fälle mein Ausweichquartier. Ist nett von dir. Aber wovon soll ich denn leben? Ich kann dich im Café Halali einstellen. Und dort könnte ich als Toilettenwärter arbeiten? Ja. Das Lokal wurde umgebaut und tadellos renoviert. Jetzt ist es ein Tanzlokal. Sehr schöne, neu gekachelte Toiletten. Meine beste Niederlassung. Hier hast du einen Vorschuss. Das traust du mir zu? Ich bin von jetzt an für dich Herr von Klinkhoffström. Klinkhoffström? Von Klinkhoffström. Mit meinem alten Namen wäre das ja nicht gegangen. Vergiss ihn und sage nie in Gegenwart anderer du zu mir. Aber wo hast du deine Uniform gelassen? Die Uniform? Die ist bei Katharina. Ich lasse mich von ihr scheiden. Der Unterinspektor lebt bei ihr. Ich hole deine Sachen mit Chauffeur und so. Bei dieser Gelegenheit kann ich mir ja mal den Herrn Unterinspektor näher ansehen. Ordnung muss sein. sucht dich die Polizei nicht mehr? Ich arbeite mit den Polizeibehörden zusammen, Hand in Hand. Donnerwetter. Und wo ist dein Orden? Den haben sie mir im Gefängnis runtergerissen. Mein Lieber, zwischen Bedürfnisanstalt und Patriotismus bestehen gewisse Zusammenhänge, die man nicht unterschätzen soll. Ich werde also deine Uniform holen und dir einen neuen Orden kaufen. Übrigens wirst du in der Toilette vom Halali einen Papagei haben. Sowas lockt die Leute an und verleitet sie, mehr Geld hinzulegen, als du verlangst. Ein Papagei. Ja, den habe ich mir immer gewünscht. Damals. Zu meinem Leierkasten und Moli. Er heißt Ignaz. Ein gutmütiger Vogel. Und musikalisch. Nur die Nationalhymne darfst du nicht singen. Das verträgt er nicht. Das freut mich. Seit wann freut dich sowas? Ich bin ein Heide geworden. Dabei siehst du jetzt so fromm und friedlich aus mit deinem Bart. Fromm und friedlich. Mein Gehorsam ist vergessen und meine Demut. Vergessen die militärische Abrichtung, der Drill, der Feldwebel und der Herr Hauptmann. Vergessen die Marschkompanie und Kaisers Geburtstag. Nur das Kriegsspital, meine Kameraden, die Heiden, die sind nicht vergessen. Wir rüsten zu einem neuen Krieg. Gegen die Nächte. Allein und ohne Schlaf. Gegen die Schmerzen. Gegen die Erniedrigungen. Gegen die Gesunden. Gegen die Regierung. Ein schönes Tier. Ja, mein Herr. Bitte geben Sie mir doch noch eine Flasche kölnisch Wasser. Gern, mein Herr. Soll ich Sie einpacken? Nur keine Umstände. Danke. Ist gut so. Untertänigsten Dank, gnädiger Herr. Im Feld gewesen? Jawohl, gnädiger Herr. Ja, das waren noch Zeiten. Wie? Jawohl, mein Herr. Der gnädige Herr ist völlig verblödet, Ignaz. Beide sind Rebellen. Leider kann es uns und all den anderen Heiden nichts nützen, denn du bist nur ein Vogel und ich bin ein alter Krüppel. Zu alt und zu krank. Verflucht nochmal. Die Juweliere werden immer reicher und ihre Schlösser werden immer besser. Ich krieg das Ding nicht auf. Da kommt jemand. Ein Krüppel, glaube ich. Geh ihm entgegen. Halt ihn auf. Ich halte ihn schon davon. Mach du nur weiter. Hey, mach, dass du weiterkommst. Hilf deinem Kameraden. Du siehst doch, er bekommt das Schloss nicht auf. Du träumst, Alter. Hau ab. Ich bin Toilettenwärter im Alali. Ich habe Feierabend. Hau ab, sag ich dir. Ich verpfeife euch nicht. Ich freue mich, dass ihr in den Schmuckladen einbrechen wollt. Wenn du nicht verrückt wärst, hätte ich dir längst eins über den Schädel gegeben. Na, geh schon. Hilf deinem Kameraden. Ich hab nichts gesehen, mein Junge. Ist ja schon gut, Alter. Aber jetzt mach, dass du weiterkommst. Die Heiden behandeln uns besser als die Frommen. Die Heiden respektieren unsere Wehrlosigkeit. Sie stellen auf gewaltsame Weise die Gerechtigkeit wieder her. Die Heiden, die Diebe, die Mörder, das sind meine Freunde. Ich glaube, ich wäre ein tüchtiger Verbrecher geworden. Leider habe ich das zu spät erkannt. Na, Andreas, wie geht's? Guten Abend, Andreas. Voll klar. Es geht mir nicht gut, Herr von Klinkerström. Kopf hoch, Andreas. Wir haben eine gute Nachricht für dich, Andreas. Ich habe meine Verbindungen spielen lassen, dein Verfahren wird wieder aufgenommen. Was sagst du dazu? Mir ist ganz elend. Du sollst freigesprochen werden, Andreas. Freigesprochen? Wovon? Na, hör mal, du hast doch fast 3 Monate gesessen. Achso, ja. Freust du dich denn nicht darüber, Andreas? Ich will keinen Freispruch. Fehlt dir was, Andreas? Ich will keinen Freispruch. Ich glaube, er fantasiert. Halt ihn fest, Willi. Er fällt sonst vom Stuhl. Bring Wasser, Clara, schnell. Ich will keinen Freispruch. Geben Sie sich keine Mühe. Ich will keine Gnade, Herr Richter. Du bist doch der Richter. Oder bist du Gott? Ich wollte dich leugnen, Gott. Aber da ich dich sehe, muss ich Ärgeres tun, als dich leugnen. Ich muss dich schmähen. Millionen meinesgleichen zeugst du in deiner Sinnlosigkeit. Sie wachsen auf. Sie leiden Schläge in deinem Namen. Sie grüßen Kaiser, Könige und Regierungen in deinem Namen. Sie lassen sich quälen und töten. Sie hungern und schweigen. Ihre Kinder krepieren. Ihre Weiber werden hässlich und falsch. Gesetze buchern wie Schlingpflanzen auf ihren Wegen. Ihre Füße verwickeln sich im Gestrüpp deiner Gebote. Sie fallen und flehen zu dir. Und du hebst sie nicht auf. Andere, die du liebst und nährst, dürfen uns züchtigen. Wir schleppen die Lasten ihres Reichtums und ihrer Sünden. Sie wollen essen und wir mahlen das Mehl. Du aber bist da und rührst dich nicht. Bist du so ohnmächtig, Gott? Oder ist deine Grausamkeit Weisheit, die wir nicht verstehen? Ich wollte, ich könnte dich leugnen, Gott. Du aber bist da, einzig, allmächtig, unerbittlich. Frage mich nicht, ob ich Gnade will. Ich will deine Gnade nicht. Ich will in die Hölle. Verlassen Sie die Toilette, meine Herrschaften. Sehen Sie nicht, der Mann ist ohnmächtig. Nun gehen Sie doch schon. Komm, Clara. Aber was wird denn mit Andreas? Wir müssen hier abschließen. Er ist ohnmächtig. Red keinen Unsinn. Wir müssen einen Greis suchen, einen neuen Wärter. Andreas ist tot. Die Rebellion. Der Süddeutsche Rundfunk brachte ein Hörspiel von Elmar Schulte nach der Erzählung von Josef Roth. Die Rollen und ihre Sprecher waren Andreas Pumm, Benno Sterzenbach, Prinzessin Mathilde, Maria Wieke, der Blinde, Helmut Brasch, der Ingenieur Harald Bender, der Hauptmann Ulrich Matschos, Willi, ein Ganove, Heinz Baumann, Katharina, eine Witwe, Karin Schlemmer, ein vornehmer Herr, Ludwig Anschütz, der Kommissar Herbert Dubrow, der Gefängnisdirektor Kurt Norgall. Ferner wirkten mit Ortrud Bechler, Karl-Heinz Bernhard, Waldemar Dannenhaus, Alexander Diersberg, Carlo Fuß, Johannes Grossmann, Kurt Haars, Dieter Henkel, Wolfgang Kirchhoff, Karl Renard, Dieter Scheil, Franz Steinmüller, Friedrich Theuring, Walter Thurau, Hans Timmerding und andere. Musik Enno Dugend, Ton und Schnitt Walter Jost und Helga Richter, Regie Otto Kurt. Produktion 1965, Redaktion Manfred Hess.